Meine Zuhörer, wer ist Petruschka, der Held des berühmten 1911 entstandenen Strawinskischen Balletts? Ist er eine Holzpuppe oder ein lebendes Wesen? Zwar wird er vom Budenbesitzer, dem Scharlatan, auf dem St. Petersburger Jahrmarkt zusammen mit den beiden anderen Puppen, dem Mohren und der Ballerina, zum Leben erweckt. Aber was ist das für ein Leben? Er tanzt, er tobt, er liebt die Ballerina, er stirbt von der Mörderhand des Mohren, dem sich die Ballerina zugewandt hat. Aber als die Polizei erscheint, findet sie keinen Toten im Schnee, sondern nur eine mit Sägemehl gefüllte Holzpuppe. Dennoch erscheint zuletzt Petruschkas Geist dem entsetzten Schausteller, bedroht und verhöhnt ihn. Erwachte Petruschka nur zu einem Scheinleben? Ist er nur eine entartete Mechanik? Oder ist er schon unterwegs zu eigener Freiheit in ihren ersten blinden Regungen? Ist er schon ein beseeltes Individuum, dem wirklichstes Leid widerfuhr? Weder das Märchen noch die Musik sagt das eindeutig. Vielmehr steht gerade die Musik höchst merkwürdig auf der Grenze zwischen dem Mechanischen und dem Vitalen. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Figur Puppe oder Harlekin Petruschka, sondern aufs ganze Werk gesehen. Denn da sind einerseits jene dudelnden Drehorgelmelodien von Strawinsky grandios orchestral nachgeahmt durch zwei in weitem Oktavabstand geführte Klarinetten mit den fiependen hohen Zierklängen bei den Flöten. Die zweite dieser Melodien soll Strawinsky einen Prozess an den Hals gebracht haben, weil der eigentliche Autor auf sein Recht pochte. Solche Zitate beschwören Bilder des Schäbigen, des Abgenutzten herauf, sollen entseelt als nur mechanisch produzierte Musik wirken. So auch der parodistische Walzer aus dem dritten Bild. Indessen beherrschen ja nicht nur solche Klänge das Stück, vielmehr konkurrieren mit ihnen andere, höchst vitale, wie im ersten Bild jener alte Ostergesang der Bettler, der auch ein Kinderlied gewesen ist, mit dem ursprünglichen Textinhalt etwa »Nachbar, schenk uns ein Ei« oder »Wir holen dir das beste Schwein aus dem Stall, Christ ist erstanden«. Im letzten Bild des Balletts erscheinen dann in mannigfacher Kombination vor allem drei Lieder. Eins, das ursprünglich die Enge eines Hausflurs und die Bedrückung einer jungen Frau durch die Schwiegereltern besang. Dann ein weiteres Lied, in dem der Frühling gefeiert wird, wie er sich jäh und gewalttätig der erstarrten Natur Nordrusslands bemächtigt. Immer wieder jene fast hymnische Beschwörung, ursprünglich übrigens das Lied eines Mädchens, das an der langen Petersburger Straße ihren Liebsten erwartet. Musik. Dazwischen, gleich im ersten und dann später vor allem im zweiten Bild, schwere und graue Klänge mit einem Ausdruck wie von Verhängnis. Und all das im ersten und vierten Bild integriert in die ungeheuer orgelnde Jahrmarktstotale ein Kontinuum aus allen Stimmen dieses Volksfestes. Der Zusammenhang dieser Suite ist nun nicht nur rein musikalisch zu demonstrieren, sondern die Musik folgt hier der Handlung des Balletts. Die Klangtotale des ersten Bildes stellt Hans Rosbaud mit dem Konzertgebauorchester Amsterdam wie in einer tänzerischen Bewegung dar. Gleichzeitig gewinnt man einen Einblick in den Orchesterklang fast wie in einen Kammermusiksatz. James Levine mit dem Chicago Symphonieorchester bevorzugt von vornherein einen ganz anderen Klang. Nicht den entspannten Rosbauds, sondern einen viel schärferen, gleichsam mit Hochspannung aufgeladenen Klang. Hören Sie gleich zu Anfang den heftigen Einwurf der hohen Celli. Sogleich am Beginn sind auf diese Weise beide Interpretationsrichtungen fixiert. Rosbaud sieht mehr in einer gewissen Gelassenheit das Bild an. Levine dagegen aktiv den Prozess. Rosbaud mehr den Tanz, Levine mit markanten Akzenten mehr die Vorwärtsbewegung. Strawinsky selber, der das Werk mit dem Columbia-Symphonieorchester einspielte, steht im Klang nicht ganz so scharf wie Levine, etwa in der Mitte zwischen dem Bildcharakter der Rosbaudschen und dem Prozesscharakter der Levineschen Darstellung. Stravinsky selber war, und das ist ja unter den Komponisten eher selten, ein den großen Dirigenten vollkommen ebenbürtiger Interpret. Das sollte aber nicht dazu führen, ihn als allein authentisch einfach nur nachzuahmen. Es gibt eben keine authentische, alleingültige Interpretation. Jeder Nachschaffende, auch der Komponist selber, vermag in einer Aufführung immer nur wenige von den zahlreichen Perspektiven darzustellen, die ein Werk bietet. Das gilt auch für den Komponisten bei der Wiedergabe seines eigenen Werks. Aber selbstverständlich begegnet eine solche dokumentarische Interpretation großem Interesse. Der Gegensatz zwischen Rosbaud und Levine kommt in dem folgenden Liedzitat deutlich heraus. Rosbauds Diktion ist rhythmisch schwebend und im Tempo etwas zurückhaltend. So als wollte er gerade diesen Zug seines Bildes einmal besonders hervorheben. Seinsklang ist eher scharf und schneidend, durchdringend auch, und auch sein Tempo drängt. Die Drehorgelpartie lässt Levine gezogen in spöttischem Espressivo erscheinen, mit sehr deutlichen, zwitschernden Flöten. Stravinsky selber fasst die Stelle behaglicher, auch harmloser auf. Ihm ist förmlich die Freude an diesen Modellen anzumerken. Er musiziert, um ein Modewort der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg anzuwenden, besonders die zweite Melodie flott. Ehe wir mit unserer Betrachtung fortfahren, hören Sie nun das erste Bild ganz. Das Ballett stellt hier zunächst den Jahrmarkt dar. Dann erweckt die Zauberflöte eines Budenbesitzers seine Marionetten Petruschka, die Ballerina und den Mohr zum Leben. Sie tanzen zuerst in ihren Kästen und danach, während der berühmten Danse Russe, springen sie plötzlich in die erstaunte Menge, wogegen am Ende das oft wiederholte Machtwort des Schaustellers nur mit Mühe etwas auszurichten vermag. Rosbauds Aufnahme mit dem Konzertgebauorchester zeigt schöne tänzerische Leichtfüßigkeit und eigentlich gar nichts Ironisches, Mechanisches. Der Klang ist rund und doch überall von großer Transparenz. Seine Mischfarben klingen gleichsam pastellhaft. Dass das Wirken dieses im hohen Sinn Sachlichen, dabei immer höchst inspirierten Dirigenten so früh enden musste, bleibt für uns ein dauernder Verlust. Thank you. Das war das erste Bild aus Strawinskys Petruschka-Suite, dirigiert von Hans Rosbaud mit dem Konzertgebauorchester. Werfen wir nun noch, ehe wir die ganze Petruschka-Suite hören, einen Blick auf das dritte Bild. Hier charakterisiert die Musik zunächst den Mohr, den die Ballerina kokett zu einem Tanz herausfordert. Unerwartet erscheint aber, mit fernem Trompetensignal angekündigt, der eifersüchtige Petruschka und wird im Kampf vom Mohren verjagt. Die dumpfe, orientalisch anmutende Mohrenmelodie wird durch ein differenziert synkopisches System aus Pizzicato-Streichern und Schlagzeug unterstützt und so entsteht eine ganz entlegene Klangatmosphäre. Bei Rosbaud wirkt diese Bewegung wie Somnambul. Bei Levine ist mehr aktive Vitalität im Spiel. Die Handlung schreitet voran. Der sich anschließende Walzer mit den dissonanten Zwischenrufen von Englischhorn und Hörnern ist wieder ein großartiges Beispiel für Strawinskys Parodie. Levine hebt vor allem das Groteske dieser musikalischen Situation hervor. Rosbaud dagegen geht es weniger um die musikalischen Widersprüche, sondern vielmehr um die Klangfarbenmischung, die Synthese der Kontraste an dieser Stelle. Wenn wir jetzt das Ganze im Zusammenhang hören, so wird Ihnen, soweit Sie das Werk kennen, vielleicht von Giolini, vielleicht von Boulez oder anderen dirigiert, der merkwürdig geringe Interpretationsgegensatz der einzelnen Darstellung vielleicht auffallen. Das liegt zuvörderst an den von Strawinsky metronomisch festgelegten Tempi, die von allen zumindest als verbindliche Achse wahrgenommen werden. So kommt es nicht zu so verschiedenen Erscheinungen des einen Stücks, wie etwa in Klassik oder Romantik. Außerdem sind die Charaktere bei Strawinsky sehr bestimmt umrissen und lassen verhältnismäßig wenig Raum für verschiedene Deutung. In diesem engen Rahmen aber ragt Levine hervor in seiner Profilierung des Ganzen, seiner Schärfung der Kontraste, seiner genauen Artikulierung von Vorder- und Hintergründen, die jedes Ereignis in seiner jeweiligen Instrumentalfarbe deutlich werden lässt. Ähnlich durchdringend wie der Klang ist sein Tempo. Überall aktiv, überall unterwegs. Vielleicht könnte man sich das Werk weniger intentional gespielt denken, mehr als kreisendes, als zweckloses Tun, als ein Laissez-faire wie bei Rosbaud. Aber es ist nicht alles gleichzeitig zu realisieren. Levines hervorragende Aufnahme überzeugt vollkommen durch ihren Zug dramatischer Energie, der sich durch das Ganze zieht. Hören Sie nun Stravinskys Petruschka-Ballettsuite mit den Sätzen Jahrmarkt, Petruschka, Der Moor und Jahrmarkt und Petruschkas Tod. Es spielt das Chicago Symphonieorchester unter James Levine. Thank you. Thank you. Thank you.